Jimmy Webb-Songs bewegen sich manchmal hart am Rande des weichgespülten Mainstream, besonders wenn sie mit so einem süßlichen Arrangement unterlegt sind. Eben Linda Ronstadt aus ihrem Album von 1989, Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind. Jimmy Webb arrangierte und spielte Klavier. Drei Lieder dieses Albums sind von ihm, darunter das von eben I Keep It Hit. So erfolgreich Jimmy Webb als Stückeschreiber für andere war, so enttäuschend musste für ihn seine eigene Karriere als Solokünstler erscheinen, als Sänger seiner eigenen Songs. Insgesamt 6 Alben erschienen unter seinem eigenen Namen. Irgendwie hat das aber nicht zusammengepasst, seine Lieder von ihm selbst gesungen. Da fehlte wahrscheinlich eine Art zusätzliche Dimension, die beispielsweise Richard Harris oder auch Glen Campbell seinen Stücken hinzufügten. Apropos Campbell: 1969 hatte er einen weiteren Hit mit einem Jimmy Webb-Stück, Galveston. Vorher aber dasselbe Lied in Webbs eigener Version aus seinem Soloalbum Letters von 1972. Zweimal Galveston.